Wir haben von einem Flucht begangen, als wir uns auf dein Sofa setzten. Du hattest mir einen Stein geschenkt zum Werfen auf die Dinge, die uns quälen. Aber nichts ändert sich am Neujahrstag. Es ist so still an diesem Neujahrstag. Ach ja, ach ja. Atemlos rannten wir durch die Vorstadt, gehetzt von der eigenen Identität. Blaue Farbe erlöscht uns dann die Sinne, damit war es dann zu spät. Aber nichts ändert sich am Neujahrstag. Es ist so still an diesem Neujahrstag. Aber nichts ändert sich am Neujahrstag. An diesem allerletzten Neujahrstag. Ach ja, ach ja. Streifenpulli von H&M an. Ich erinnere mich und wirklich genau daran, denn er war zu kurz an den Ärmeln. Aber nichts ändert sich am Neujahrstag. Es ist so still an diesem Neujahrstag. Aber nichts ändert sich am Neujahrstag. An diesem allerletzten Neujahrstag. Aber nichts ändert sich im Wirklich. Aber Und